person. I want to say thanks for the engagement ring. I know you probably gave it to me after I fucked your brains out last night, but the baby's not yours, so you don't have to worry about it. I'll always love you. Thank you. Voltron. Separate space. waited for you outside for 15 hours for you to come home. You didn't make it home last night, but I waited because I knew that you wanted to see me. Where were you when I tried to say hi to you? I'm losing my mind. I called you about 20 times. I knew that you wouldn't mind, because you wanna talk to me as much as I wanna talk to you. You think about me all the time, right? I'm losing. I'm losing my mind. I'm losing my mind. I'm losing my mind. I'm losing my mind. You love me, don't you? You think about me as much as I think about you, don't you? We'll be right back. Live, live von der Time Bomb 2002 in Mannheim. Der nächste DJ steht bei mir. Stell dich am besten mal selber vor. Also, ich bin der Frank Lorbeer. Hallo. Geht's dir gut, ja? Mir geht's sehr gut. Wie gefällt dir die Time Bomb bis jetzt? Super, wie jedes Jahr zuvor, außer die Big Warp, aber ansonsten alles toll. Die Big Warp weiß ich jetzt gar nicht. Wo war die nochmal? Die Big Warp war zu big. Die war in Saarbrücken, glaube ich. Aber die war ein bisschen zu big und deswegen machen wir hier Punkt und Klammer zu und nicht weiter. Also ich habe so das Gefühl, die Mannheimer Time Bomb ist sowieso die beste, oder? Die Mannheimer Time Bomb ist die beste, weil sie ist halt in Mannheim just like the beginning or from the beginning. Also ja, genau. Das ist die beste. Punkt. Sag mal, hast du richtig Spaß gehabt vorhin beim Auflegen? Zumindest sah es so aus. Ja, es sah so aus, aber ich hatte auch meinen Spaß. Aber normalerweise bin ich jemand, der gerne gerade bei so einem Festival ein bisschen später auflegt, weil ich das Gefühl habe, ich bin jemand, den man später setzen müsste. Aber wenn das die Veranstalter nicht so sehen, dann lasse ich mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Trotzdem mein Bestes und ich hatte das Gefühl, das war cool. Also ich hatte auch das Gefühl, die Leute haben richtig gefeiert. Ja, so wo sieht man dich so die nächste Zeit? Time Warp ist ja jetzt ein Mega-Event gewesen. Wo sieht man dich sonst noch so? Also demnächst sieht man mich sonst noch so im Airport in Würzburg, im M1 in Stuttgart, im U60 in Frankfurt, im MTW in Offenbach, im Mauenwau in Rotterdam. Also es stehen jetzt die nächsten 4-5 Monate meine Jailhouse Rocker Tour 2002 entsprechend zu meinem neuen Album an und deswegen werde ich jedes Wochenende den Leuten auf den Sack gehen, egal wo, in Deutschland oder in Europa. Neues Album schon released oder kommt der Release noch? Der Release kommt nächsten Monat und zwar am 13.05. wird mein Album released, am 22.04. wird meine neue Single released mit dem Namen wie auch das Album Jailhouse Rocker und ich glaube, dass die Leute, die gerne am Rocken sind, auch das Album richtig lieben werden. Okay, internetmäßig hast du natürlich auch was am Start, wenn man ein bisschen Info über dich haben möchte. Wo findet man das im Internet? Wenn man ein bisschen Info über mich haben möchte, dann geht man einfach auf cocoon.net, klickt dort Frank Lorbeer an und dort stehen alle Tourdates, die nächsten, ja, ich glaube, 2-3 Monate im Voraus. Mein neues Albumcover, ein kleiner Loop zu dem Track, der jetzt die Welt erobern wird. Okay, war nur Spaß. Aber es gibt genügend Infos auf cocoon.net. Also ist die einfachste Adresse www.cocoon.net. Da könnt ihr alles über ihn nachlesen. Spezielle Releases, auf die du jetzt besonders hinweisen möchtest? Also das spezielle erste Release, auf das ich hinweisen möchte, ist am 22.04. auf Cocoon Recordings. Die erste Maxi-Single, die dort auf dem Label rauskommen wird. Das ist die Frank Lorbeer Jailhouse Rocker. Danach geht's weiter, oder beziehungsweise davor ging's eigentlich schon weiter auf JH. Das nennt sich JH für Johannes Heil Recordings. Da steht eine neue Projekt 69 ins Haus und wer mich oder beziehungsweise die elektronische Musik schon ein bisschen länger verfolgt, der wird mitbekommen haben, dass ich außer Frank Lorbeer auch noch diverse Pseudonyme habe, wie zum Beispiel eins, was sich nennt Electronic Home Entertainment auf Delirium oder Federations of Trance. Und das andere nennt sich Projekt 69 auf Johannes Hals Labels called JH. Alles klar, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg für deine laufende Saison. Und ich denke, wir sehen uns wieder, oder? Wir sehen uns auf jeden Fall wieder und ich wünsche dir auch alles Gute. Take care, peace and keep on rocking. Tonight. percolator. It's time for the percolator. It's time for the percolator. Percolator. Come on!

This is the last track for the night. On keyboards, we got my boy Zook. Give him a hand. Thank you. Have a nice night.